Abschnitt 166 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Der Fragwürdige. Der Vogel Greif. S isch einischer König sie, wo er regiert hat, und wie er geheißen hat, weiß sie nimmer. Der hat kei Sohn gehabt, nur meine einzige Tochter, die ich immer krank sie, und kei Doktor hätt so können heile. Do ich dem König prophezeit wurde, sie Tochter werd sein Äpfel gesund essen. Do lot er durch sichs ganze Land Brandmacher, wer seiner Tochter Äpfel bringe, dass er so gesund darin esse, der müsste zur Frau ha und König werde. Das hätt auch ne Purfeno, die drei Söhne geha hätt. Do seht er zum Älste, gang aufs Gardeufer, nimm eine Ratte voll vor denen schöne Äpfle mit rote Bagge und träg's a Hof. Vielleicht schaße der Königstochter gesundra esse und er darf schon heirate und wir schrönig. Der Kerle hätt's es so gemacht und der Weg unter de Füß genau. Wo ne er zieht lang gange gsi isch, begegnet es chlis isigs Mandle. Das frugt ne, was er durch dem Ratte häg. Do seht der Üle, denn so hätt ich heiße, frösche bei. Das Mandle seht drauf, no, es solle sie und bliebe, und isch wiedergange. Endlich kommt der Üle fürs Schloss und lot se anmelde, er hab Äpfel, die der Tochter gesund mache, wenn so der vor esse tue. Das hätt der König grüselig gefreut und lot der Üle vor sich ho. Aber, oh hey, wo er aufdeckt, so hätt er anstatt Äpfel Frösche bei jedem Ratte, die nur zappelt händ. Drob isch der König bös worden und lot ihn zum Haus ausjagen. Wo er heicho isch, so verzählt er dem Ette, wie's im Gange isch. Du schickt der Ette den Nils Sohn, der Seme geheißen hätt, aber dem isch es ganz gleich gange wie im Üle. Es isch ihm halt auch es chlis isigs Mannle begegnet, und das hätt ne gefragt, was er durch dem Ratte heg. Der Seme seht, so, Bost, und das isigs Mandle seht, no, es sollt sie und bliebe. Wo er do vor das Königsschloss ruhig und seht, er hab Äpfel, an denen sie der Königstochter gesund können essen, so hän sie ne nicht welle innelo, und hän gseht, is sie scho eine do gsi und hab sie für eine Nerge ha. Der Seme hätt aber arg halte, er hab gewüstere Äpfel, sie solle ne nume innelo. Endle hän sie ihm glaubt und führe ne vor der König. Aber wo er sie Ratte aufdeckt, so hätt er halt Süborst. Das hätt der König gar schröckle erzürnt, so dass er der Seme aus dem Haus hätt lo pütsche. Wo er hecho isch, so hätt er gseht, wie's im Gange isch. Doch kommt der Jüngsbub, dem hänse nume der dumme Hans gseht, und fragt der Ette, ob er auch mit Äpfel go dörf. Jo, seht do der Ette, du wärst der Rechtkerl und der zu. Wenn die Geschichte nicht ausrichte, was werdest denn du ausrichte? Der Bub hätt aber nicht nur glo. I woll, Ette, i will auch go. Gang mir doch weg, du dumme Kerle. Du mirst warte, bis geschieht der Wisch. Seht ruft der Ette und kehrt ihm der Rücke. Der Hans aber zupft ne hinter am Rittel. I woll, Ette, i will auch go. No meinet wege, so gang. Der Wisch woll wieder omecho, gitt der Ette zur Antwort im niedigen Ton. Der Bub hat's aber grüßlich gefreut und isch aufgumpet. Jo, du jetzt noch wie ne nah, du wirst vor einem Tag zum anderen noch dümmer, seht der Ette wieder. Das hätt er beim Hans nüt gemacht und hätt se eh seine Freude nicht los stören. Will's aber gli Nacht gsi isch, so hätt er denkt, er will warte bis am Morgen. Er möcht hüt doch nimmer ne Hof kroh. Z Nacht im Bett hätt er nicht können schlafen und wenn er auch ne Eli eingeschlummert isch, so hätt's ihm traumt vor schöner Jumpferer, vor Schlössern, Gold und Silber und allerhand dere Sache mehr. Am Morgen früh macht er so ob der Weg und glied rufe brunt um es chlis mutzigs Mandle, emme isige Kleidle und fragt ne, was er do dem Chatte heg. Der Hans gibt ihm zur Antwort, er hab Äpfel, an denen der Königstochter so gesund essen sollt. No, seht das Mandle, es solle sottige sie und bliebe. Aber am Hof hänze der Hans partout nit welle innelo, denn es siege schon zwei do gsi und heb gseit, sie bringe Äpfel. Und hab eine frische Bey und der andere Säuborst ka. Der Hans hätt aber gar Grüsel arg halte, er hab gewiss keine frische Bey, sondern von der schönste Äpfle, die im ganzen Königreich wachse. Wenn er die so ordentlich geredet hätt, so denke der Törhüter, du könnet lüge und lönnte inne. Und sie hätt auch recht ka, denn wo der Hans die Ratte vom König abdeckt, so sind goldgele Äpfel für ihn cho. Der König hätt sich gefreut und lud die der Tochter davor bringe. Und wartet jetzt, ihr bange erwartig, bis mir ihm der Bericht bringt, was er für wirklich zu hebe. Aber nicht lange zieht für Gott, so bringt ihm öpper Bericht. Aber was meinet er, wer ich das gsi? Der Tochter selber ist es gsi. Sobald sie vor den Äpfeln gegessen gehabt hat, ist sie gesund aus dem Bett gesprungen. Wie der König gefreut gehabt hat, kann man nicht beschreiben. Aber jetzt hat er der Tochter dem Hans nicht wollen zur Frau gehen und sagt, er müsse zuerst noch eine Weidlich machen, die auf dem trockenen Land weidlicher Gäu als im Wasser. Der Hans nimmt die Bedingung an und geht hey und erzählt's, wie's ihm gegangen sei. Da schickt der Ette der Eule ins Holz, um so sötige Weidlich zu machen. Er hat fließig gewehret und dazu gepfiffen. Zum Mittag, wo der Sonne am höchsten gestanden ist, kommt es chlis isigs Mandle und fragt, was er do mach. Der Eule gibt ihm zur Antwort, chelle. Das isig Mandle sagt, no, es soll es sie und bliebe. Zu oben meint der Eule, er hab jetzt a Weidlich gemacht. Aber wo er hätte welle isitze, so sind's alles chelle gsi. Der andere Tag geht der Seme im Wald, aber es isch ihm ganz gleich gegangen wie im Eule. Am dritten Tag geht der dumme Hans. Er schafft recht fließig, dass es im ganzen Wald tönt von seinen kräftigen Schlägen. Dazu singt er und pfifft er recht lustig. Da kommt wieder das Chlimandle zum Mittag, wo es am heißesten gsi isch, und fragt, was er do mach. E Weidlich, die auf dem trockenen Land weidlicher Gott als auf dem Wasser. Und wenn er damit fertig sei, so komme der Königstochter zur Frau über. No, sagt das Mandle, es soll es so eine geh und bliebe. Z'obe, wo der Sohn aber zu Gold gange isch der Hans auch fertig gsi mit seinem Weidlich und Schiff und Gschär. Er sitzt i und rüderet der Residenz zu. Der Weidlich isch aber so geschwind gange wie der Wind. Der König hätt's von Wieten gseh, will aber im Hans die Tochter noch nicht geh und seht, er müsst zuerst noch 100 Hasehütte vom Morgen früh bis zu oben spät. Und wenn ihm eine fortkomm, so chömm er der Tochter nicht über. Der Hans isch eh des zufrieden gsi und gleich am anderen Tag geht er mit seiner Herd auf der Welt und passt verwendt auf, dass ihm keiner davor laufe. Nicht Menge Stund isch vergangen, so kommt der Magd vom Schloss und seht zum Hans, es soll er geschwind a Has geh, so hebe Visite übercho. Der Hans hat aber wohl gemerkt, wo das use will und seht, er gebe keiner. Der König könnt den Morgen seiner Visite mit Hasepfeffer aufwarten. Der Magd hätt aber nicht noglo und am End fort zu nur resignieren. Da seht der Hans, wenn der Königstochter selber komm, so woll er in ein Haus gehen. Dat hätt der Magd im Schloss gseht und der Tochter isch selber gange. Unterdessen isch aber zum Hans das Chlimandle wiedercho und fragt der Hans, was er do tü. He, du musst 100 Hase hütte, dass ihm keiner davor lauf, und dann dürfe der Königstochter heiraten und wäre König. Gut, seht das Mandle, du hast de Pfiffler, und wenn der eine fortlauft zu Pfiffnummer, dann kommt er wieder um. Wo do der Tochter cho isch, so geht er der Hans e Has is Fürtischle. Aber wo sie öppe 100 Schritt weit gsi isch, so pfifft der Hans, und der Has springt er aus dem Schäuble use und, was gisch, was hesch, wieder zu der Herd. Wo es oben gsi isch, so pfifft der Hase het noch einmal und lugt ob alle do siege und treibt sie do zum Schloss. Der König hätt's verwundert, wie auch der Hans im Stand gsi sei, 100 Hase zu hütte, dass ihm keiner davor gelaufen isch. Er will ihm aber der Tochter eine weg noch nicht geh und seht, er müsse ihm noch eine Federe aus der Vogelgriefe Stehl bringen. Der Hans macht sie grad auf den Weg und marschiert recht handle vorwärts. Z'oben kommt er zu dem Schloss. Da fragt er um eines Nachtlager, denn selbes Mal hätt mir noch keine Wirtshäuser geha. Das seht ihm der Herr vom Schloss mit viel Freude zu und fragt ne, wo er he will. Der Hans geht drauf zur Antwort, zum Vogelgrief. So, zum Vogelgrief. Ne seht aber, er wuss alles und ich ha ne Schlüssel zur nähere isige Geldriste verloren. Er könnte doch so gut sein und ne Frage, wo er sei. Jo, Friele, seht der Hans. Das will ich auch tun. Am Morgen früh ist er do weitergegangen und kommt unterwegs zu einem anderen Schloss, in dem er wieder über Nacht blieb. Wo die Leute draus vernommen haben, dass er zum Vogel griff will, so sehen sie, es sei im Haus eine Tochter krank und sie habe schon alle Mittel gebraucht, aber es will keins anschlagen. Er soll doch so gut sein und der Vogel griff fragen, was die Tochter wieder können gesund machen. Der Hans sagt, das will er gern tun und geht weiter. Da kommt er zu einem Wasser, und anstatt immer fair, ist eine große, große Mar da gsi, die alle Leute hätt müssen übertragen. Dem Mar hätt der Hans gefragt, wo sie reis angehen. zum Vogel Grief, sagte Hans. No, wenn er zu ihr umkommt, sagte Odomar, so fragt ihn an, warum ihr all Lüt muss über das Wasser träge. Do, sagte Hans, jo, mein Gott, jo, das will scho tue. De Ma hätt ne do auf die Achsel geno und überträt. Endlich rund do der Hans zum Hus vom Vogel Grief. Aber do isch nur bei der Frau daheim gsi und der Vogel Grief selber nit. Do fragt ne de Frau, was er will. Do hätt ere der Hans alles verzählt, dass ere Federe sollt ha, us des Vogel Griefe stehl. Und denn hebe se eben ne Schloss der Schlüssel zu ihr nähere Geldriste verloren. Und der sollt der Vogel Grief froge, wo der Schlüssel seig. Den seig ihm ein anderes Schloss ihr Tochter krank, und er sollt wüsse, was die Tochter könnt gesund mache. Denn seig nick wit vor do es Wasser, und der Ma der Bi, die der Lüt müß überträge. Und er möcht auch gern wüsse, warum der Mal a Lüt müß überträge. Do seid die Frau, ja, lüget, mi gürte Freund, es ra kei Christ mit dem Vogel Grief rede, er frisst se all. Wenn er aber wendt, so könnet er unter sis Bett untere liege. Und s Nacht, wenn er recht fest schloft, so könnet er denn use Länge und emme Federe usem Stehl riese. Und wege dene Sache, die ne wisse söttet, will ihn ihr selber froge. Der Hans isch eh das alles zufriedig si und liet unter s Bett untere. Z'obe rund der Vogel Grief hei und wie in eh de Stube kommt, so seht er, Frau, ich schmöke ne Christ. Jo, seht do de Frau, es isch hüt eine do gsi, aber er isch wieder fort. Mit dem hätt der Vogel Grief nüt mehr gseht. Zumitzt in der Nacht, wo der Vogel Grief recht geschnaschlet hätt, so lenkt der Hans ufe und riss dem a Federe usm Stehl. Do isch der Vogel Grief plötzlich ufgejuckt und seht, Frau, ich schmöke ne Christ. Und so isch mehr, so hätt mir öpper am Stehl zerrt. Do seht de Frau, de hesch gewiss traumet, und ich ho der jo hüt scho gseht, s isch e Christ do gsi, aber isch wieder fort. Do hätt mir allerhand Sache verzählt. Sie hebe im Schloss der Schlüssel zu ihr nähre Geldriste verloren und chönnene nume finde. O die Narre, seht der Vogel Grief, der Schlüssel liegt im Holzhus hinter der Tür unter der Holzbick. Und denn hätt er auch gseht, im ein Schloss sei ge Tochter krank und sie wüsse keis Mittel für sie gesund zu machen. O die Narre, seht der Vogel Grief, unter der Kellerstege hätt er Chort es Nest gemacht von ihrer Haare, und wenn sie die Haare wieder hätt, so wär sie gesund. Und denn hätt er auch noch gseht, sie sig am en Ort es Wasser und ein Ma der Bi, der müß all Lüt drüber träge. O de Narr, seht der Vogel Grief, täte nomme einmal eine z'mütz Drehstelle, er müsst den keine mehr überträge. Am Morgen früh ist der Vogel Grief aufgestanden und ich fortgange. Durch rund der Hans unter dem Bette führe und hätte schöne Federe geha. Auch hätte er gehört, was der Vogel Grief gseht hätt wegen dem Schlüssel und der Tochter und dem Ma. Die Frau vom Vogel Grief hätt ihm do alles noch einmal verzählt, dass er nüt vergesse. Und dann isch er wieder hei zugegange. Zuerst rund er zum Ma beim Wasser. Die fragt ne gli, was der Vogel Grief gseht hab. Do seht der Hans, er soll ne zuerst überträge, es wird ems denn dene säge. Do dreht ne der Ma übere. Wo ne dene gsi isch, so seht ihm der Hans, er sollt nume einisch eine z'mütz drehstelle. Er müsst denn keine mehr überträge. Do hätt se der Ma grüsel gefreut und seht zum Hans, er will ne zum Dank nur nochmal umme und eine trage. Do seit der Hans, nee, er will ihm die Mühe ersparen. Er sei gesust mit ihm zufrieden und isch wiedergange. Do rund er zu dem Schloss, wo die Tochter krank sie isch. Die nimmt er do auf de Achsel, denn se hätt nit können laufen, und dreht se de Kellerstege ab und nimmt das Rotnest unter dem untersten Tritt führe und gibt's der Tochter in die Hand. Und die springt ihm ab der Achsel aber und vor ihm de Stege uf und isch ganz gesund gsi. Jetzt händ der Vater und die Mutter e grüßliche Freud geha und händ dem Hans Geschenke gemacht vor Gold und Silber. Und was er nume hätt welle, das hätt's ihm gegeh. Wo do der Hans is an der Schloss ruhig, isch er gli is Holzhus gange und hätt hinter der Tür unter der Holzbiege de Schlüssel richtig gefunden und hätt ne do dem herbracht. Der hätt se auch nit wenig gefreut und hätt dem Hans zur Belohnung viel vor dem Gold gegeh, das eh der Christe gsi isch. Und so'st nur alle der Hand für Sache, so rühe und schof und gäse. Wo der Hans zum König ruhig, mit dem Sache aller, mit dem Geld und dem Gold und Silber und den Rühne, Schofe und Gäse, so fragte der König, wo er auch das alles übercho hab. Do seht der Hans, der Vogel Grief geb ein, so viel mir well. Do denkt der König, er könnt das auch bruche und macht's auch auf der Weg zum Vogel Grief. Aber wohne zu dem Wasser ruhig, so ich halt der Erst gsi, der sitt im Hans ruhig. Und der Mann stellt jetzt mitst ab und geht fort, und der König ist ertrunken. Der Hans hat dode Tochter geheiratet und ist König wurde. Ende von Abschnitt 166, aufgenommen von Der Fragwürdige.